Fragen und Nachfragen. A5a. Hören Sie. Wie ist der Name? Wie heißen Sie? Sabine Heuschkel. Entschuldigung, wie ist Ihr Name? Heuschkel. Sabine Heuschkel. Wie bitte? Wie ist Ihr Familienname? Heuschkel. Bitte langsam. Heuschkel. Verzeihung, wie schreibt man das? Buchstabieren Sie bitte. H-E-U-S-C-H-K-E-L. Dankeschön. A5b. Hören Sie und sprechen Sie mit. Wie heißen Sie? Sabine Heuschkel. Entschuldigung, wie ist Ihr Name? Heuschkel. Sabine Heuschkel. Wie bitte? Wie ist Ihr Familienname? Heuschkel. Bitte langsam. Heuschkel. Verzeihung, wie schreibt man das? Buchstabieren Sie bitte. H-E-U-S-C-H-K-E-L. Dankeschön.